zum Ende der Erde lief ich weg bis zum äußersten Meer. Hätte ich Macht, das mich dunkel bedeckte, so wärst du dennoch ständig bei mir. Herr, wohin sollte ich denn gehen? Nur bei dir lerne ich zu verstehen, dass du Worte des Lebens hast, dass du mich ganz umfasst. Herr, du erforschest mich, du kennst mich gut. Morgens könnte ich sein, wo die Toten nur sind. Deine Hand würde dennoch mich halten. Du wärst da wie ein Vater beim Kind. Herr, wohin sollte ich denn gehen? Nur bei dir lerne ich zu verstehen, dass du Worte des Lebens hast, dass du mich ganz umfasst. Herr, du erforschest mich, du kennst mich gut. Herr, du erforschest.